Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Zu den Stärken des Theaters als Kunstform zählt die Unmittelbarkeit, die Nichtwiederholbarkeit des Moments. Wirklich erfahren, was Theater ist und was Theater kann, kann man nur, wenn man ins Theater geht. Aber wie lassen sich die großen Leistungen des Theaters und die Leistungen von Theaterschauspielerinnen und Schauspielern zumindest näherungsweise nachfolgenden Generationen vermitteln? In unserer bildorientierten Zeit glaubt man, dass in audiovisuellen Medien alles bewahrt werden könnte. Doch direkte Vergleiche zeigen, dass der Wegfall einer Ebene, zum Beispiel der bildlichen, dem Gesamten oft nützt. Ohne Bild ist es leichter und besser, sich ein Bild zu machen. Und da erweist sich, dass das Hörspiel ein gutes, wenngleich nicht vollkommenes Mittel der Dokumentation von Theaterkunst ist. Am Ziel von Thomas Bernhard ist ein Stück, wo sich das überprüfen ließe. Am Ziel ist, wie viele Bernhard-Stücke, ein Stück für Schauspieler oder genauer gesagt für eine Schauspielerin. Denn eine Person dominiert das Stück und in unserem Fall ist es Burgschauspielerin Dörte Lüsewski. Wie in der Bernhardschen Jagdgesellschaft ist auch in diesem Stück ein Theaterautor Gast in einer bürgerlichen Familie, diesmal bei Mutter und Tochter, die seit Jahren in ihrer Familiengeschichte und in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung verstrickt sind. Mit permanentem Reden versucht die Mutter, ihr Leben zu bewältigen. Es gibt für sie kein Innehalten, kein Schweigen. Reden gibt Sicherheit und verleiht die Gewissheit zu leben und zu kontrollieren. Reden also als sprachlicher Stabilisierungsmechanismus. Die Stimmung des Stücks schwankt zwischen Komik und Tragik, wie eben bei Thomas Bernhard üblich. Es ist ein durchaus autobiografisches Stück, meint Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann. Dieser Text ist insofern etwas ganz Besonderes, weil Thomas Bernhard sich ja in seinen Stücken immer doch zu einem guten Teil selbst abbildet und seine Person in einer Form eine Repräsentanz im Stück hat. Und hier hat er eine weibliche Figur als er selbst angenommen. Und das ist, glaube ich, einzigartig in seinem Oeuvre, also dass er sich zur Frau macht und in diesem Falle zu einer doch sehr echauffiert bösen Frau, die dem armen Autoren das Werk neidet. Aber er ist weniger der Autor als diese Frau, die das ganze Theater betrachtet mit einem doch gemeinen und bösartigen Blick. Am Ziel wurde 1981 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt und es ist zurzeit mit Dörte Lüsewski am Wiener Akademietheater zu sehen. Die nächste Vorstellung findet am übernächsten Montag statt. Leonhard Koppelmann hat das Stück mit der Originalbesetzung der Burgtheaterfassung inszeniert. Mit Rainer Galke als Theaterschriftsteller, mit Maresi Riegner als Tochter und mit Dörte Lüsewski als Mutter. Ich glaube, das ist die Grundlage für Thomas Bernhards Interpretation, dass man Akteure auf der Bühne vor dem Mikrofon haben muss, die eine extreme Musikalität mitbringen. Denn ein bisschen wie bei Kleist ist der Text eine Partitur und eher eine Art musikalisches Gesamtwerk, das mit Worten funktioniert. Und es braucht dafür eben Interpreten, Interpretinnen, die Sprache als Musik führen und die ein Gefühl für Rhythmus haben, für die Melodiebögen, für die Wiederholung, für die Variation und die eher, sagen wir, einen Text wie ein Orchesterstück lesen und es auch entsprechend zum Klingen bringen. Am Ziel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Bernhard. Ah. Tee, Mama? Ja. Sofort. Dong, dong, dong, dong, dong. Die Rechnung. Das war meine Idee. Das war mein Wunsch. Es war deine Idee. Ja, warum sind wir überhaupt hingegangen? Jetzt rächt es sich, dass wir das Abonnement genommen haben. Wir hätten nicht so lange warten sollen. Warum? Warum habe ich ihn nur eingeladen? Ein großer Fehler. Rette sich, wer kann. Das ist kein schlechter Titel. Ein Talent, habe ich gesagt. Sie sind ein großes Talent. Dabei bin ich gar nicht so überzeugt. Erfolge sind auch nur Zufall. Irgendetwas macht den Erfolg. Kein Mensch weiß was. Auch wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, kein Mensch weiß was. Es hätte auch schief gehen können. Ich dachte schon, das wird nichts. Dieses Bohren, diese Unnachgiebigkeit. Sind das denn Menschen, habe ich mich gefragt. Und dann applaudierten sie plötzlich wie die Wilden. Ja, ich gönne ihm das natürlich. Aber zuerst dachte ich, das wird nichts. Im Elend zu wühlen. Den Leuten ihren eigenen Dreck ins Gesicht werfen, von der Bühne herunter. Ich dachte, das wird nichts. Immer mehr Dreck auf der Bühne, bis die ganze Bühne voller Dreck ist. Und dann geht der Vorhang zu, wenn die ganze Bühne voller Dreck ist. Aber was ist das anderes als Dreck? Aber sie hatten Talent. Ja, natürlich. Die haben Talent. Die jungen Leute und die alten Künstler, die Theaterschmierfinken. Aber findest du nicht, dass es gemein ist, den Leuten nichts als ihren Dreck zu zeigen? Die Rechnung? Mach ihn stark, ich will den Tee stark haben, hörst du? Der verlangt 18.000. Alles ein größenwahnsinnig. Eine vollkommen größenwahnsinnige Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft ist mit sich selbst durchgegangen. Ich hätte die Gruft nicht erneuern lassen sollen. Ich hätte sie lassen sollen, wie sie ist. Der umgestürzte Obelisk war ja doch eine Originalität. 18.000! Nur für die Aufstellung des umgefallenen Obelisken. Und ein bisschen Beton. Ein dramatischer Schriftsteller, was ist das schon? Die Leute haben Erfolg und nützen gleich alles aus. Veröffentlichte Gedanken. Alles abgenützt auf dem Papier. Und insgesamt eine Gemeinheit. Sie bilden sich ein, sie sind weltbewegend. Er behauptet, er sei Anarchist. Ein dramatischer Schriftsteller sei ein Anarchist. Eine ganze Stunde über Schauspieler. Und dabei hat er nicht ein einziges Mal an mich gedacht. Dass mich im Grunde nichts mehr interessiert. Jedenfalls nicht die Schauspielkunst, jedenfalls nicht das Theater. Die Steinmetze sind unverschämt. Alle Handwerker sind unverschämt. Die ziehen jetzt die Intellektuellen aus. Vollkommen. Der Triumph der Handwerker, mein Kind. Die Arbeiter triumphieren. Aber das haben die Unsrigen noch nicht begriffen. Die haben das Heft in der Hand. Die diktieren. Die bestimmen. Sie machen uns den Garaus. Darf ich? Er ist noch nicht so weit. Wie du keine Ahnung vom Tee hast, hast du auch keine Ahnung von Weltgeschichte. Du musst ihn ziehen lassen. Mhm. 20 Jahre bemühe ich mich, dir das beizubringen. Dein Vater wünschte einen Obelisk. Der hat ihn sich selbst ausgesucht. Das war schon damals lächerlich. Nun schenk ein. Ja. Ich bezahle nicht so schnell. 2 Jahre hat es gedauert, bis der Obelisk aufgestellt war. Über 2 Jahre, bis alles fertig war. Gleiches mit gleichem vergelten, mein Kind. So einfach darf man das den Leuten nicht machen. Und ich ziehe natürlich 20% ab, dann ist es immer noch viel zu teuer. Wenn wir Glück haben, regnet es nicht. Andererseits reise ich gerne an Regentagen. Es wird regnen. Ich weiß, warum ich nichts machen lasse hier. Mir kommt kein Handwerker ins Haus. Zucker. Zucker. Ja, wenn einmal das Licht ausfällt, aber sonst nichts. Es ist schon alles sehr brüchig. Zucker? Dong, dong, dong, dong, dong. So, wenn du gehst, denke ich immer, das Haus fällt zusammen. Du hast dir einen so ungeschickten, lauten Gang angewöhnt. Andererseits ist es deine Natur. Ich sage, bitte geh nicht so laut. Aber das ändert nichts an deinem Gang. Die einen trinken Tee, die anderen Kaffee. In diese 2 Kategorien kann man sie einteilen. Du bist eine Kaffeetrinkerin. Er wagte es nicht mehr, mich anzurühren. Es Ich bin sehr konsequent gewesen. Nachdem wir aus Rom zurückgekommen waren, hatte er mich nicht mehr angerührt. Da warst du schon 16. Mein Gott, habe ich gedacht. Was ist das für ein Kind? Unansehnlich, etwas zurückgeblieben. Aber liebenswert. Du warst mehr ein Vaterkind. Es hätte irgendein anderer sein können. Nun, es war dein Vater. Das Gusswerk hat eine große Rolle gespielt. Ich war nicht sicher, heirate ich den Mann oder das Gusswerk? Ich habe nie wirklich gewusst, ist es das Gusswerk oder der Mann, dem das Gusswerk gehört? Und das Haus am Meer. Ach, das reizte mich ungeheuer, mein Kind. Ein Mann, ein nicht mal hässlicher Mann, mit einem Haus am Meer. Das habe ich mir immer gewünscht. Ein Haus am Meer, das mir gehört. Einerseits war es das Gusswerk und das Haus am Meer. Und die Sicherheit, die von dieser ganzen Konstellation ausging. Ich kann nicht sagen, ich hatte keine andere Wahl. Nein, nein, das nicht. Er war aufgetaucht und erzählte mir von seinem Gusswerk. Und dass er allein sei, dass seine Eltern umgekommen seien, beide in einem einzigen Augenblick. Das rührte mich, wie er mir sagte, dass sie augenblicklich tot gewesen seien, zwischen Florenz und Bologna. Das hatte mich gerührt. Und dass er ein Haus am Meer habe. Vielleicht hätte mich eine andere Geschichte nicht so gerührt. Wir hören etwas Rührendes von einem Mann, der dadurch, dass er uns etwas Rührendes erzählt, selbst rührend ist und heiraten ihn. Ich wollte den Mann gar nicht. Das Gusswerk und das Haus am Meer. Den Koffer. Den Koffer? Nur das Notwendigste einpacken. Mhm. Das sage ich mir immer. Nur das Allernotwendigste und dann haben wir wieder so viel Gepäck. Der Koffer. Der Koffer. Ah, er schmeckt nicht. Wenn du ihn machst, schmeckt er nicht. Tee kochen ist eine Wissenschaft. Natürlich das Wasser, aber es ist eine Kunst. Ich will doch Cognac, den Cognac, mein Kind. Tonk, tonk, tonk. Nur einer darf, nur ich darf trinken. Aus dem Nichts, verstehst du? Plötzlich in ein solches Haus. Ein Gusswerk, ein Haus am Meer. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, würdest du das tun? Ja. Ja? Ja? Da hat sie nur Ja gesagt. Ja. Und was für ein Ja. Oh, ich höre dieses Jahr noch genau. Ich habe das 35 Jahre im Ohr. Ich kann das nicht nachmachen. Ja. Ja, ich sollte das nachmachen können, aber ich kann dieses Ja nicht nachmachen. Ja. Ja. Ja, ja hat sie gesagt, sonst nichts. Sie hat mich angehört und hat ja gesagt. Und dann tat ich's, verstehst du? Ja. Ich hasste alles an dem Mann. Ich hasste auch die Art, wie er ging. Ja. Oh, tatang, tatang, tatang, tatang. Sein Gehen hasste ich. Ja. Und wie er sich hinsetzte und wie er aufstand und wie er die Hände übereinander legte und die Nasenlöcher ganz weit öffnete, ja, wenn er Ebbe sagte und ebenso weit aufmachte, wenn er Flut sagte. Diese Freundin, verstehst du? Ja. Ja, die ich gebeten habe, ja, dass sie mich mit dir aufnimmt. Sie hatte den Mann nie gesehen und hat ja, ja gesagt. Das Kleid. Den Koffer, den habe ich schon gehabt, wie du auf die Welt gekommen bist. Den habe ich überall mit hingenommen. Ich bin ja noch nicht viel herumgekommen damals. Und ich hatte das Meer noch nicht gesehen. Aber das Gusswerk interessierte mich. Und wie der Mann Ende gut, alles gut sagte. Das sagte er alle Augenblicke, auch wenn das gar keinen Sinn hatte. Ende gut, alles gut. Das war seine Gewohnheit. Er schneuzte sich zu laut. Ende gut, alles gut. Bei jeder Gelegenheit. Wie er Gusswerk sagte, das faszinierte mich. Er sagte das Wort Gusswerk, als wenn es ihm ein Genuss gewesen wäre. Wenn du das Wort Gusswerk... Gusswerk! Wenn du das Wort Gusswerk sagst... erinnert es mich ein bisschen an ihn. Ein bisschen. Ein bisschen. Ende gut, alles gut. Wenn er zum Frühstück hereinkam, sagte er, Ende gut, alles gut. Und wenn er aus dem Gusswerk kam, sagte er, Ende gut, alles gut. Wir gingen die See entlang und plötzlich blieb er stehen und sagte, Ende gut, alles gut. Eines Tages wollte er einen Hund haben. Das wollte ich ihm nicht abschlagen, aber es war ein Unsinn. Ich vergiftete das Tier. Na, daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Es ist zu lange her. Da warst du aber schon da. Aber du warst so klein, dass du dich an den Hund nicht mehr erinnern kannst. Ich duldete keinen Hund, kein Tier neben dir. Ende gut, alles gut. Du musst die Mäntel getrennt von den Kleidern einpacken, das weißt du ja. Und die schweren Stücke zu unterst, die leichten oben. Wenn ich diese Schmerzen nicht hätte, da würde ich dir helfen. Es ist die Feuchtigkeit in diesem Haus. Am Meer ist es auch feucht. Ja, aber nicht ungesund. Am Meer ist es nicht ungesund. Am Meer ist es feucht, aber nicht ungesund. Aber hier ist es feucht und macht krank. Alles macht hier krank. Wir müssen schauen, dass wir wegkommen. Hier ist es höchste Zeit. Die Krankheit war ausgebrochen. Da warst du 11 Jahre alt. In Kartweig waren wir. Da ist sie ausgebrochen. Du hattest noch ein Jahr Volksschule. Da dachte ich, als es noch gar nicht ernst genommen worden war, das ist sein Ende. Es zog sich hin, mein Kind. Zuerst unmerklich, jahrelang unmerklich, bis es dann endgültig ausgebrochen war. Habe ich dir erzählt, wie ich zu dem Doktor gesagt habe, das ist sein Tod, nicht wahr? Und der Doktor geantwortet hat, ja, das ist sein Tod. Das war so selbstverständlich. Das berührte mich nicht einmal sonderlich. Ich war so mit dem Gusswerk beschäftigt. Damals ließ ich ihn ein paar Mal ins Zimmer, aber boah, das wurde nichts. Auch damals ekelte es mich vor ihm. Wenn er hinausging, wenn es nichts geworden war und wenn er hinausging, drehte er sich an der Tür um und sagte, Ende gut, alles gut. Es ekelte mich. Aber ich sagte, gute Nacht. Ich wusste, er wird bald tot sein. Ende gut, alles gut. Das hörte sich so hilflos an. Und doch schmutzig. Darauf durfte ich nicht hereinfallen. Ich sagte, gute Nacht. Und hasste ihn. Das schwarze Kleid? Mein Trauerkleid. Oh, 20 Jahre schleppe ich das mit. Und ich habe das in den 20 Jahren am Meer nicht ein einziges Mal angezogen. Zeig her. Ist das nicht schon kaputt? Hier. Ja, es hatte seine Berechtigung. Aber es ein zweites Mal anzuziehen wäre verlogen gewesen. Pack es ruhig ein. Wer weiß? Plötzlich habe ich Lust, es anzuziehen. Ich freue mich schon so auf Cutwright. Ja, ich auch. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ich habe nur ein Ziel, das ganze Jahr. Cutwright! Und wir machen natürlich den Ausflug nach Amsterdam. Selbstverständlich. Vielleicht ist heuer unser Violinvirtuose schon da. Warum diese Leute immer verkühlt sind. Aber du hast ja deinen dramatischen Schriftsteller. Das war meine Idee. Das war mein Wunsch. Einen Augenblick werden wir schwach. Und begehen eine Dummheit. Wieso eine Dummheit? Dass ich den Schriftsteller eingeladen habe nach Cutwijk. Du wolltest es. Du wolltest, dass er mit uns nach Cutwijk reist. Ich wollte das nicht. Wie kann ich das wollen? Nein, ich liebe diese jungen Leute nicht. Und schon gar nicht diese Intellektuellen, diese Leute mit ihren Geistesambitionen. Diese Leute habe ich nie geliebt. Die bringen nur alles durcheinander und stellen alles auf den Kopf. Es war ein Fehler, ihn aufzufordern, mitzukommen. Ach, er bleibt doch nur ein, zwei Tage. Ja, das sagt sich so ein, zwei Tage. Er hat sich so gefreut. Er bewundert dich. Das war ein Fehler, ihn aufgefordert zu haben. Er hat sich angeboten, uns die Koffer hinunterzutragen. Hat er das? Ja, er hat sich angeboten, ein paar Tage am Meer. Das wird ihm sicher gut tun, wo wir doch so viel Platz haben in unserem Haus. Ja, und wo wird er untergebracht sein? Ich denke, neben dir. Nein, das geht nicht. Das wäre das Einfachste. Nein, das geht nicht. Er wird oben schlafen. Oben unter dem Dach. Oder unten. Oben oder unten, das ist doch gleichgültig. Das ist gleichgültig. Ja, das ist gleichgültig. Er wird dir nur eine kleine Tasche mitbringen für 2 Tage. Er wird mich in der dramatischen Kunst unterrichten. Oh, und du wirst ihm zuhören. Ja, ich werde ihm zuhören. Du wirst vor ihm sitzen und ihm zuhören. Ja, ich werde vor ihm sitzen und ihm zuhören. Es werden schöne Tage sein. Es wird alles viel unterhaltsamer sein. Unterhaltsamer. So nennst du es. Das ist das größte Unglück, dass du an die Literatur gekommen bist. Hätten wir nur nie ein Theater aufgesucht. Jetzt haben wir die Rechnung für unsere Bildungsbeflissenheit. Das sind diese Stücke, die alles kaputt machen. Die alles heruntermachen, bis es kaputt ist. Wenn der Mann tritt auf und schon mit dem ersten Wort, das er sagt, hat er selbst sein Todesurteil gesprochen. Und die Frau, die er anspricht, die reißt er mit sich. Es ist alles so rücksichtslos. Alle treten auf und sind zum Tod verurteilt. Und der nennt sein Stück ja auch Rette sich, wer kann. Weil es klar ist, dass sich niemand rette. Es ist lächerlich, an Rettung zu denken. Das steuert alles auf die Katastrophe zu. Alle richten sie sich zugrunde, indem sie alles daran setzen, sich zu retten. Sie reden und gehen zugrunde. Sie sitzen herum und richten sich zugrunde. Sie lieben sich, sie hassen sich und gehen zugrunde. Es gibt keinen Ausweg. Na, glaubst du, das Leben ist so wie das Stück? Rette sich, wer kann. Das ist zynisch. Das war immer der Mantelkoffer. Am Meer hängt sich das alles leicht wieder aus. Ich wünschte immer, nach Peking zu fahren. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte eine Vorliebe für die Chinesen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich auch die Lust dazu verloren. Vor ein paar Jahren noch, da hätten wir hinfahren können. Jetzt nicht mehr. Setz dich, Mama. Ich kann alles alleine machen. Wenn er kommt, sind wir fertig. Ich habe das Einpacken immer gehasst. Aber auch das Auspacken. Wir müssen ja alles, das wir einpacken, wieder auspacken. Mach einen Schluck. Ein Schluck für dich. Komm. Was danke ich dir nicht alles, mein Kind? Und jetzt willst du mich verlassen? Nein, du wirst mich nicht verlassen. Das kannst du gar nicht. Du bist gar nicht lebensfähig ohne mich. Du kommst um ohne mich. Wenn du weggehst, kommst du um. Aber du bist völlig frei, natürlich. Nein, du kannst tun, was du willst, das habe ich dir immer gesagt. Frei, frei, frei, mein Kind. Nun pack schön weiter ein, damit du fertig bist, bis unser Freund kommt. Unser dramatisches Genie. Unser Erfolgsschriftsteller, der das Drama Rette sich, wer kann, geschrieben hat. Ah, wenn wir dann in Katwijk bei offenen Fenstern den Bolero hören, was sagst du? Freust du dich darauf? Ja. Wenn wir nebeneinander sitzen und uns den Bolero spielen, wie wir das immer gemacht haben. Oder ich lese dir etwas vor. Oder du liest mir etwas vor. Wenn wir es auslosen, du mir oder ich dir. Das ist doch schön, wenn ich dir zuhöre, wie du mir vorliest. Oder wie ich dir vorlese und du hörst mir zu. So viele Bücher in Katwijk. Oder freut dich das alles nicht? Doch. Ich weiß nicht, ob es mich freut. Ich hatte so große Sehnsucht nach Katwijk. Und jetzt auf einmal ekelt es mich, bei dem Gedanken hinzufahren. Ich hasse diese Fahrt. Diese öde Landschaft, dieses fürchterliche Haus. Aber es ist eben eine Gewohnheit. Wir können nicht anders. An diesem Tage reisen wir ab seit 33 Jahren. Aber wir sind jetzt 20 Jahre allein gefahren. Wir zwei allein. 20 Jahre sind genug. Und er bleibt ja nur 1-2 Tage. Wie wohnt er denn? Wo wohnt er? In Rotterdam. Das hat nichts in Rotterdam. Wer weiß, wie der wohnt. Ich denke, dass alles in Ordnung ist, was er macht. Woher kannst du das wissen? Diese Leute sind gefährlich. Jung und gefährlich. Sie horchen einen aus. Sie machen sich an einen heran und bringen dann etwas zur Explosion. Was? Irgendetwas. Es ist immer unheimlich in Gesellschaft solcher Menschen. Man nimmt sie mit offenen Armen auf und sie bringen einen um. Ach, du dramatisierst alles, Mama. Vielleicht. Vielleicht sind wir selbst ein dramatischer Stoff für ihn. Wir sind eine Fundgrube. Tatsächlich eine Fundgrube für einen Dramatiker. Für einen Dramatiker wie ihn, der alles heraufholt aus der tiefsten Tiefe. Vielleicht. Vielleicht, du sagst es. Er hat Blut geleckt. Er hat uns nur ein paar Augenblicke gesehen und hat Blut geleckt. Katwijk, was für ein Stoff für ihn. Und erst dein Vater und alle anderen, woraus und wie wir geworden sind. Er kommt nach Katwijk und schlägt Kapital aus uns. Er nimmt, was man ihm gibt. Hast du seine Augen gesehen? Unheimlich, nicht wahr? Findest du? Finde ich. Aufstellen eines Obelisken, Maurerarbeiten, etc. 18.000. Das ganze Jahr denke ich nur an den Augenblick, in welchem wir von hier wegkommen. Aber sind wir am Ziel, ist alles das Verkehrte. Komm, schenk mir ein, ich brauche das, ich halte es sonst nicht aus. Dass du das ertragen kannst, ohne einen Tropfen. Du bist mein reines Kind. Ich bin deine unreine Mutter. Deine furchtbare Mutter, nicht wahr? Die Mutter, die ihr Kind fest an sich drückt und es nicht mehr auslässt, bis es erstickt ist. Hab ich nicht recht? Ach, du peinigst dich nur selbst. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Die Selbstpeinigung. Indem ich dich peinige. Indem ich dich verunstaltet habe. Jahrzehntelang habe ich mich selbst verunstaltet. Nein. In Liebe. Verstehst du? Aneinander gekettet. In Liebe. In wahrer Mutterliebe. Die Mutter will ihr Kind nicht hergeben. Sie kettet es an sich und lässt es nicht mehr los. Und wenn es sich wegreißt, wird es mit dem Tode bestraft. Auf das Wegreißen folgt die Todesstrafe. Du verstehst mich doch. Du bist für mich bestimmt. Ich habe dich für mich auf die Welt gebracht. Du bist für mich ganz allein. Du zweifelst doch nicht daran. Du kannst dir alles leisten. Ich habe dir noch nie einen Wunsch abgeschlagen, jedenfalls keinen vernünftigen Wunsch. Aber ich lasse dich nicht weg. Jetzt, wo du dich schon vollkommen an mich gewöhnt hast. Wir haben uns so gut eingespielt. Ach, mein liebes Kind, du darfst mich nicht traurig machen. Komm her. Na, komm schon her. Ich will, dass du herkommst. Mhm. Wenn du es auch schwer gehabt hast, vielleicht ist es doch das einzig Mögliche. Knie dich hin. Bitte, knie dich hin. Wie früher. Du warst ein kleines Mädchen, da habe ich dich gezwungen, dich vor mich hinzuknien. Jetzt bitte ich dich. Wir sind an allem selbst schuld. Wir haben keine andere Wahl. Wir ziehen die Konsequenz. So habe ich dich immer geliebt. Auf den Knien vor mir. Diese königliche Haltung meinerseits und wartest, bis ich dir erlaube, aufzustehen. Sekunde um Sekunde. Mein kleines Mädchen. Mein kleines Mädchen aus Katwijk. Na komm, steh auf. Ja. Ist genug, steh auf. Ja. Wir werden einen schönen Sommer haben in Katwijk. Hm? Wir haben dort immer einen schönen Sommer gehabt. Auch die verregneten Sommer waren in Katwijk. Schön. Es ist doch gut, dass wir zusammen sind. Dass wir allein sind. Hm? Ohne Eindringling. Keiner soll uns auseinanderbringen. Verstehst du? Wenn wir einen Menschen schildern und wir denken, wir schildern ihn so, wie er ist, so haben wir ihn ganz falsch geschildert. Er ist nicht so, wie wir ihn schildern. Die Künstler sind die gefährlichsten. Du kannst ihn beobachten. Es wird sich zeigen, dass er nichts für dich ist. Vielleicht ist er für dich. Für mich? Ja, für dich. Vielleicht ist er für dich. Wie kommst du auf die Idee? Das wäre absurd. Eine Frivolität. Er hat deine Einladung sofort angenommen. Ich habe ihn nicht eingeladen. Ich dachte nicht daran, dass er mitkommt. Du hättest dich nicht getraut, ihn einzuladen, nicht wahr? Nicht ohne meine Zustimmung. Ich habe gesagt, kommen Sie mit uns nach Katwijk. Er kann dir etwas vorlesen und du kannst ihm zuhören, während ich spazieren gehe. Du gehst spazieren, während er mir etwas vorliest. Ja. Glaubst du, daran habe ich Interesse? Aber es gefällt dir doch und du hast, was du lange gesucht hast, die Abwechslung. Noch dazu durch einen dramatischen Künstler, der sehr gut aussieht. Findest du, dass er gut aussieht? Vielleicht hast du recht. Mir liegt nicht so viel an einem dramatischen Schriftsteller. Oh, das sagst du mit einem solchen Hintergrund. Nein, nein, ich freue mich, wenn er dir eine Unterhaltung verschafft. Die meiste Zeit langweilen wir uns doch in Katwijk. Ist das wahr? Ja. Siehst du es so? Ja. Ich habe mich in Katwijk nie gelangweilt. Hier langweile ich mich. Hier, wo angeblich so viel Unterhaltungsmöglichkeit ist. Nein, wenn ich mit mir zufrieden bin... Mit dir zufrieden. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja. Aber ich brauche das nicht. Ich unterhalte mich mit mir allein. Am besten. Ich bin nur gestört von den anderen. Ich mag keinen Eindringling, weil ich dann in meiner Unterhaltung gestört bin. In deiner Selbstunterhaltung 20 Jahre, 30 Jahre machst du nichts anderes. Ich unterhielt mich immer am besten. Mit mir allein. Das verstehen die Leute nicht, weil sie immer mehrere haben müssen, um sich zu unterhalten. Er kommt. Beinahe pünktlich. Beinahe. Quietsch, quietsch, quietsch. Oh, Entschuldigung. Wir sind schon beinahe fertig mit dem Einpacken. Es ist gleich soweit. Setzen Sie sich bitte. Dahin? Dahin. Es ist Zeit, dass wir nach Katwijk kommen. Fahren Sie denn gern mit der Eisenbahn? Ja, das ist schön, mit der Eisenbahn durch Holland zu fahren. Meine Tochter und ich, wir haben einen ganz bestimmten Rhythmus in Katwijk. Sie sind der Erste seit vielen Jahren, der diesen Rhythmus durchbricht. Wir waren immer nur allein in Katwijk. Kennen Sie Katwijk? Leider nicht. Ah, nun werden Sie ja bald sehen, wie Katwijk ist. Es ist schon lange Zeit in der Familie und merkwürdigerweise hat es sich in den vielen Jahrzehnten dazwischen nicht verändert, wo die ganze Welt sich doch sehr verändert hat. Meine Tochter. Ich war begeistert von ihrem Stück. Mhm. Ach ja. Mhm. Empfinden Sie das nicht als sehr gefährlich, einen so großen Erfolg zu haben? Ist das keine Gefahr für Ihre Arbeit? Sind Sie nicht erschrocken über die Reaktion? Ich denke, der dramatische Schriftsteller wünscht den Erfolg, aber ist er dann wirklich da und mit solcher Heftigkeit? Erschrickt er doch, nicht wahr? Ja. Ich kann mir denken, dass es sehr gefährlich ist, einen solchen, wie man sagt, durchschlagenden Erfolg zu haben. Bei einem solchen unberechenbaren Publikum. Bei einer solchen, ja tatsächlich immer unberechenbaren Kritik. Ein dramatischer Schriftsteller, eine Natur, die doch menschenscheu ist, plötzlich mit Beifall überschüttet. Ach, das ist eine Rücksichtslosigkeit. Oh, Sie haben sicher die ganze Nacht gefeiert. Nein, nicht. Ich bin geflüchtet. Zuerst habe ich gedacht, ich werde feiern, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler gefeiert haben. Alle haben gefeiert, aber... Dann bin ich geflüchtet. Ich bin die halbe Nacht in der Stadt umhergeirrt. Ich hatte gar nicht verstanden, was geschehen war. Erwarteten Sie denn keinen Erfolg? Ich erhoffte... Was erhofften Sie? Dass es gut gehen wird. Und es ist ja ganz ausgezeichnet gegangen. Mhm. In Katwijk haben Sie genug Zeit nachzudenken, wie es weitergehen soll. Da setzen Sie sich auf die Terrasse und lassen erst mal alles vorüberziehen und dann klärt es sich wieder. Ich bin bis zum Ende im Theater gestanden und habe geklatscht. Die Leute wollten gar nicht aus dem Theater hinausgehen. In der Halle standen sie und redeten. Ich glaube, die waren alle betroffen. Meine Tochter ist sehr empfänglich für die dramatische Literatur. Mhm. Es war immer ihr Wunsch gewesen, auf die Opernbühne zu kommen. Sie hat auch jahrelang Gesangsunterricht genommen. Aber dann reichte es nicht. Man muss damit rechnen, dass es nicht glückt. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Es regnet. Immer wenn wir nach Katwijk fahren, verschlechtert sich das Wetter. Diesen Weg gehen können, aber ich bin den anderen gegangen. Quietsch, quietsch, quietsch. Sie haben gesagt, das ist eine Sackgasse. Du gehst zugrunde. Ein Architekturstudium von meinem Vater vorherbestimmt. Lauter fantastische Zeichnungen und Fantasiekathedralen. Es hatte den Anschein, als ob ich gehorchte, aber ich bin den anderen Weg gegangen. Quietsch, quietsch, quietsch. Mama. Nach außen ging ich den Weg, den Sie mir vorherbestimmt hatten, aber ich ging durchaus den anderen, den ich zu gehen hatte. Wenn ich auch nicht wissen hatte können, was das ist, Schriftsteller. Wenn ich auch nichts davon wusste, was das ist, die dramatische Literatur. Setzen Sie sich doch. Danke. Sie getrauten sich also, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja. Ich getraute mich. Sie zogen mir eine Jacke an und sagten, so, das ist die lebenslängliche Jacke für dich. Und ich zog die Jacke wieder aus. Und Sie zogen Ihnen die Jacke wieder an? Ja. Und Sie zogen die Jacke wieder aus? Sie zogen sie mir an und ich zog sie wieder aus. Immer sofort. Sie zogen sie mir an, ich zog sie wieder aus. Bis Sie erschöpft waren? Ja. Dann hatten Sie freie Bahn. Ich ging weg. Ich machte mich selbstständig. Wohin weg? Ich wollte Paris sehen und ging nach Paris. Aber in Paris war es auch nicht so leicht. Warum nicht? Ich konnte kein Französisch. Ich verstand die Leute nicht. Lernten Sie Leichtsprachen? Ich lernte das Französische in 6 oder in 8 Wochen, denn ich hörte nichts als Französisch und ich wollte nichts anderes als das Französische sprechen. Aber als ich Französisch sprechen konnte, alles andere als perfekt natürlich, entdeckte ich, dass Paris nichts ist für mich. Es erdrückte mich. Bevor es mich ganz erdrückte, ging ich aus Paris weg. Und wo gingen Sie hin? Nach England. Denn Englisch hatte ich gelernt und es machte mir keine Schwierigkeiten. Und von was lebten Sie? Ich arbeitete im Hafen. Die Häfen sind überall gleich. Weil Sie ja aus Rotterdam sind. Die Leute aus Rotterdam fühlen sich in England besser als in Frankreich. Das bestätigt sich immer wieder. Sie gehen aus Rotterdam nach Paris und scheitern. Aber für meine Arbeit war diese Erfahrung notwendig. Ein Schriftsteller, der in Paris gescheitert ist, ist im Vorteil. Das ist interessant. Wir machen den Versuch, die Gesellschaft zu ändern. Aber das gelingt natürlich nicht. Nein? Ja, Wir sehen doch, wohin alle diese Versuche geführt haben. An den Ausgangspunkt zurück. Alles Gedachte ist immer wieder an den Ausgangspunkt zurückgeworfen. Natürlich, das ist schon ein Fortschritt. Wollen Sie die Gesellschaft ändern? Die Gesellschaft kann nicht geändert werden. Sehen Sie. Aber wir machen immer wieder den Versuch. Ja? Ja, ja, auf den Versuch kommt es an. Sehr interessant. Mhm. Sie schreiben, obwohl Sie wissen, dass Sie damit die Gesellschaft nicht verändern können. Mhm. Ja, kein Schriftsteller hat jemals die Gesellschaft verändert. Das ist erwiesen? Das ist erwiesen. Wir haben ja nur Beweise für das Scheitern der Schriftsteller. Alle Schriftsteller sind gescheitert. Es hat immer nur gescheiterte Schriftsteller gegeben. Wir müssen zu diesem Bewusstsein kommen, dass wir scheitern, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ich mache mir darüber keine Gedanken, wenn es nur interessant genug ist. Hm. Wollen Sie auch noch einen Schluck? Später. Der Schriftsteller lernt an sich selbst, sagen Sie, indem er seine Lage studiert. Indem er sich selbst studiert. Ich finde, Sie hätten sich keine besseren Schauspieler wünschen können. Nein, nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es andere gibt, die ihr Stück so zur Geltung bringen. Wenn wir das Glück haben und kommen an die Besten von allen. Aber nicht immer haben wir dieses Glück. Dann ist alles schon abgestorben, bevor noch der Vorhang aufgeht. Sie haben Glück gehabt. Mhm. Wie dieser alte König das Wort Moralist gesagt hat. Wie er es gesagt hat. Und die Magd ihren Knicks, die hat sonst gar nichts gemacht. Aber dieser Knicks. Diese furchtbaren, stummen Rollen. Diese fortwährend schweigenden Charaktere, die gibt es ja auch in der Wirklichkeit. Ne? Der eine redet, der andere schweigt. Er hätte vielleicht vieles zu sagen, aber es ist ihm nicht erlaubt. Er muss diese Überanstrengung durchhalten. Wir bürden dem Schweigenden alles auf. Alles. Sie ziehen ihren Figuren auch eine entsetzliche Jacke an, allen ihren Figuren. Und sie können ihre Jacke nicht wieder ausziehen, wie sie, der sie ihre Jacke ausgezogen haben. Sie stecken alle ihre Figuren in entsetzliche Jacken. Ja, aber sie schlüpfen ja freiwillig hinein. Es sind ja Schauspieler. Glauben Sie? Je entsetzlicher die Jacke ist, die ihm der Schriftsteller oder die Schriftstellerin verpasst hat, desto besser. Wie wenn Sie diese Leute alle verrückt machen wollten. Wie wenn Sie Lust hätten, sie in den Wahnsinn zu treiben. Nein, nein, nein, nein. Nein, so ist es nicht. Im letzten Moment entschlüpfen alle diese Figuren sie. Sie reißen sich die Jacke herunter, bevor sie ersticken. Ich fühle das. Sie haben Erfolg. So geht es eine Zeit lang. Ja, und dann bricht es ab. Mit einem Male. Kann sein. Sicher ist, dass Sie jetzt Erfolg haben. Und Sie sollten diesen Erfolg ausnützen. Aber meine Natur... Was? Ich kann es nicht, wie Sie sagen, ausnützen. Ach ja, indem Sie mit uns in Katwijk sind und sich ein bisschen gehen lassen. Hm? Und gut essen mit uns und am Meer entlanglaufen. Das sollte ich tun. Ja. Werden Sie mich begleiten? Aber ja, mit dem größten Vergnügen. Das Meer entlang und wieder zurück? Es gibt nichts Schöneres. Ungezwungen, ohne an die Zukunft zu denken. Das ist das Unglück, dass Sie fortwährend an die Zukunft denken. Oder an die Vergangenheit, das ist gleich schlimm. An die Gegenwart sollten Sie denken. Immer wenn wir den ersten Abend da sitzen, sind wir enttäuscht. Es ist kalt. Und unheimelig, finden Sie nicht auch? Wir reden uns ein, dass es schön ist hier. Was wir uns alles einreden. Dass die Luft besser ist hier. Dass wir auf andere Gedanken kommen. Dass Mama hat das ganze Jahr nur ein Ziel. Katwijk. Und dann fröstelt es sie. Ich kenne sie nicht anders. Aber ist es nicht so, dass wir immer enttäuscht sind, wenn wir irgendwo ankommen? Ja, Enttäuschung ist das richtige Wort. Sie müssen sich ausruhen. Morgen sieht es ganz anders aus. Dann haben Sie gut geschlafen. Und Sie haben einen Morgenlauf gemacht. Mit dir vielleicht? Mhm. Man muss die Tage nützen. Wir glauben immer, es sind unendlich viele. Dabei sind es nur mehr noch ganz wenige. Sie reisen mit einer Tasche für 1-2 Tage. Für 1-2 Tage. Oder 3-4 Tage. Wir werden ja sehen. wie lange wir es miteinander aushalten. Wenn es Ihnen Freude macht, das könnte ja sein ohne weiteres. Ne? Und wenn sich diese Freude auf uns übertragen lässt. Ja. Vielleicht könnten wir zusammen nach Amsterdam fahren nächste Woche. Vielleicht sind Sie dann noch da. Oh, ich dachte, ich werde, wenn wir herkommen, mein Sommerkleid anziehen. Und nun habe ich den Wintermantel an und will ihn gar nicht mehr ausziehen. Wie gut, dass wir die Wintermäntel angezogen haben. Was die Kleider betrifft, darf man sich nicht nach dem Kalender richten. Ich glaube, wir steuern einer Eiszeit zu. Wie denken Sie über diese These? Na, ich weiß nicht. Es gibt so viele Anzeichen dafür. Die Wissenschaft sagt es auch. Das waren ganz andere Sommer früher. Niemals habe ich im Sommer den Wintermantel angehabt. Der Golfstrom ist schon beinahe wirkungslos. Oh. Was für ein Einfall. Rette sich, wer kann. Ha. Was für ein herrlicher Titel. Erinnert an Shakespeare. Aber wir machen uns doch immer wieder Illusionen. Wir glauben nicht, dass alles so hoffnungslos ist, dass alles so böse ist. Wir nehmen immer wieder an, es ist alles nicht so böse, während es doch nur böse ist. Denken Sie, alle sind noch gestorben daran, weil alles so böse ist. Weil die Natur so böse ist. Das sage ich in meinem Stück. Die Menschen sterben, weil alles so böse ist. Hast du gehört? Mhm. Das sind meine Gedanken. Aber vielleicht hat mich deshalb Ihr Stück so fasziniert, weil Sie in ihm meine eigenen Gedanken aussprechen. Weil alles in dem Stück könnte von mir sein. Auch die Idee könnte von mir sein. Jede Ihrer Figuren spricht, wie ich spreche. Andererseits ist es doch so, dass alle Ihre Figuren so sprechen wie Sie. Jede Ihrer Figuren denkt wie Sie und spricht wie Sie. Wenn man es genau nimmt, sprechen alle aus dem einen und einer spricht immer wie alle. Ah, dadurch bekommt das Ganze etwas Universelles. Ganz recht. Wir denken, das ist typisch dieser Mensch. Und dabei sind wir es, auch wir. Aber das ist beinahe spiritistisch. Ich glaube, Sie werden sich mit meiner Tochter sehr gut verstehen. Was Sie denken, denkt auch sie. Aber sie hat keine Gelegenheit, es öffentlich auszusprechen. Vielleicht geben Sie ihr diese Gelegenheit. Mhm. Sie sagt es, weil sie es denkt. Mhm. Und Sie veröffentlichen es. Seit 3 Jahren haben wir ein altes Klavier im Nebenzimmer. Spielen Sie Klavier? Ich spiele nicht Klavier. Beinahe alle spielen Klavier. Also zu meiner Zeit war das selbstverständlich. Noch keine 4 oder 5 Jahre alt und wir mussten Klavier lernen. Ist es unmöglich oder spielst du uns etwas vor? Mhm. Vielleicht entspannt es dich. Mhm. Du musst ja nicht alles auspacken heute. Irgendeine Etüde, irgendetwas. Dong, dong, dong, dong, dong. Sie lieben doch Musik? Oh ja. Das macht aber wenig Mut. Ich höre sehr gerne Musik. Klassische Musik? Ja. Eines Tages hatten wir beschlossen, ein altes Klavier zu kaufen. Wir hatten es auf dem Flohmarkt gesehen. Stellen Sie sich vor, ein vollkommen verstimmtes Instrument. Aber der Klavierstimmer sagte, es sei ein ganz außerordentlich gelungenes Instrument. Sie dilettiert natürlich nur. Aber wir dilettieren alle. Voriges Jahr, den Abend vor unserer Abreise, spielte sie dieses Stück. Ich weiß nicht, was es ist. Gefällt es Ihnen? Ja. Sie sagen das so, wie wenn Sie gar nicht davon überzeugt wären, dass es Ihnen gefällt. Doch. Es gefällt mir sehr. Die Welt ist kalt und Ihre Mittel sind grausam. Vielleicht ist das eine Entschuldigung für eine solche Entgleisung. Was für eine Entgleisung? Diese Sentimentalität, die wir uns erlauben, indem sie sich an das Klavier setzt. In gewisser Weise ist das sogar eine Perversität. Aber so ist das genau ein Kennzeichen unserer Zeit. Wir fliehen in ein abgelegenes Haus und hören uns eine abgeschmackte Musik an. Gewiss, es ist Mozart, aber abgeschmackt. Wir kaufen ein altes Klavier auf dem Flohmarkt und lassen das aufpolieren. Wir reisen mit alten Kleidern in ein altes Haus, in welchem einen ekeln müsste. Wir nehmen unser ganzes Gepäck mit und einen jungen, dramatischen Schriftsteller. Mein Gott, wie verlogen das alles ist. Wie verlogen. Du hast lange Zeit nicht geübt. Das ganze Jahr hat kein Mensch auf dem Klavier gespielt. Es ist schon wieder verstimmt. Es ist besonders feucht hier. Eine Variation, nicht wahr? Beethoven. Beethoven. Im Grunde mag ich Beethoven nicht. Mozart ja, aber Beethoven nein. Aber hierher passt das. Eine Beethoven-Variation. Ja. Werden Sie einmal mit mir die Küste entlang gehen? In der Frühe ist das besonders schön vor sechs. Ich gehe immer gern die Küste entlang. Mit Mama. Ob du mit unserem dramatischen Schriftsteller die Küste entlang gehst? Aber ja, natürlich, wenn Sie schon so früh aufstehen. Um sechs hinaus? Ich stehe sehr früh auf. Ich stehe schon um 4 Uhr auf. Das glauben Sie nicht. Aber ich stehe schon um 4 Uhr auf. Mein Großvater stand sogar schon um 3 Uhr auf. Aber er war kein dramatischer Schriftsteller. Er war Philosoph. Oh, der Großvater Philosoph. Der Enkel dramatischer Schriftsteller. Zing, zing, zing. Sie. Ich? Ich habe überhaupt keine Widerstandskräfte. Wollen Sie nicht auch noch einen Schluck? Gern. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Gestern dachte ich, ich vertrage nichts mehr. Und dann habe ich eine ganze Flasche ausgetrunken. Und jetzt habe ich wieder Lust. Auf dein Wohl, mein Kind. Und auf ihr Wohl. Auf unser Wohl. Ich habe sie gefragt, ob sie mit uns mitkommen nach Katwijk. Und es hat sie nicht einmal verblüfft. Es hat mich mehr verblüfft als sie. Hören Sie es noch? Hören Sie es noch? Was? Das Beifallsklatschen. Den Applaus. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Sie hören es nicht? Das Beifallsklatschen. Den Applaus? Hm? Geben Sie zu, Sie sind glücklich darüber. Auch wenn Sie sagen, der Applaus habe Ihnen alles zerstört. Das dürfen Sie nicht sagen. Ich höre das Meer. Und es ist das Beifallsklatschen. Das Rauschen des Meeres. Ist der Beifall für Ihr Stück? Sie sind am Ziel. Hören Sie denn die Ovation nicht? Sie sind der glücklichste Mensch. Sie müssen es nur begreifen. Sie müssen es zugeben. Sie müssen damit fertig werden. Das müssen Sie aushalten. Sie müssen Ihren Triumph aushalten und damit fertig werden. Rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Das ist großartig, nicht wahr? Ja. Das ist ganz in meinem Begriff. Rette sich, wer kann. Und kein Mensch kann sich retten. Noch keiner hat sich gerettet. Nicht ein einziger unter all diesen Millionen und Milliarden. Nicht ein einziger. Und dann nennen Sie Ihr Stück Rette sich, wer kann. Sie sind ein kühner Mensch, unverfroren. Das müssen Sie wissen. Das müssen Sie sich sagen lassen. Und das müssen Sie wissen. Jetzt sind Sie hier und haben dieses Bewusstsein. Sie müssen dieses Bewusstsein haben. Sagen Sie sich, ich habe dieses Bewusstsein. Zwingen Sie sich dazu. Sie müssen sich dazu zwingen. Hm? Ich verstehe Sie nicht. Sie stehen da und sagen nichts. Ah ja, setzen Sie sich. Plötzlich haben sie die Sprache verloren. Aber so sind sie alle heute, die jung sind. Stehen da und haben die Sprache verloren. Trinken Sie mit mir. Nehmen Sie sich ein Beispiel. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Hören Sie? Ein Beispiel. Boah, was sind das für junge Leute heute? Mit 20 denken sie an die Pension, wie sie sich das ganze Leben lang richten können. Eine langweilige Jugend ist das. Sie wird geboren und langweilt sich, bis sie stirbt. Und sie stirbt schon in dem Augenblick, in dem sie geboren wird. Ich traue doch meinen Augen nicht, wenn ich diese jungen Leute sehe. Anstatt dass sie aufwachten und alles Zertrümmerten, das sich ihnen in den Weg stellt. Und die ganze Geschichte stellt sich dieser Jugend in den Weg. Immer hat sich die ganze Geschichte der Jugend in den Weg gestellt und immer hat die Jugend die Kraft gehabt, diese ganze faule und verderbte Geschichte wegzuräumen mit aller Gewalt. Mit dem größten Vernichtungswillen. Immer hat die Jugend die alte Geschichte zertrümmert und sich eine neue daraus gemacht. Aber diese Jugend ist kraftlos und lässt sich von der alten Geschichte erdrücken. Schweigsam steht sie da, untätig und sinnt nach. Aber sie tut nichts. Sie selbst sind das beste Beispiel. Sie sinnen nach und tun nichts. Sie sehen das Elend. Aber sie beseitigen es nicht. Sie sind der Beobachter dieser Fäulnis. Aber sie räumen nicht auf damit. Sie tun nichts. Sie schauen zu, aber sie tun nichts. Das ist der Fluch des dramatischen Schriftstellers. Aber es ist doch etwas. Es ist zu wenig, zuzuschauen und abzuwarten. Das tun sie alle. Es genügt nicht, dass ein paar junge Leute ein paar Alten den Kopf einschlagen. Es ist lächerlich. Es gehört alles weggewischt. Alles über Nacht. Denken Sie nicht manchmal daran, alles in die Luft zu sprengen? Das ist doch der vordringlichste Gedanke des Schriftstellers. Habe ich recht? Zuerst eine kleine Revolution zu machen im eigenen Kopf, dann eine größere Revolution, dann eine noch größere Revolution und dann die Revolution aus dem eigenen Kopf in die Welt setzen, wie man ein Kind in die Welt setzt. Und alles zur Explosion zu bringen. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht die Aufgabe des dramatischen Schriftstellers, die Welt in die Luft zu jagen. Vielleicht ist das Ganze ein absurder Gedanke. Vielleicht bin ich von der Reise etwas erregt. Mich macht es wahnsinnig, wenn ich denke, dass wir alle diese Sachen noch auspacken müssen. Und wer weiß, dann haben wir alles ausgepackt. Und fahren doch gleich wieder in die Stadt zurück, weil wir es hier nicht aushalten. Ich sage oft zu meiner Tochter, wie leicht hätte ich den anderen Weg gehen können. Ich bin den anderen gegangen. Sie werden müde sein. Ihre Premiere, denken Sie, und ihr Triumph. Ihr einmaliger Triumph. Ja. Meine Tasche. Hier. Quietsch, quietsch, quietsch. Die Frage ist gar nicht, ob es klug war, ihn einzuladen. Er ist da. Am Ziel. Und ich fürchte, er wird länger als nur ein paar Tage bleiben. Am Ziel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Bernhard. Mit Dörte Lisewski, Maresi Riegner und Rainer Galke. Musik: Robert Pawlitschek. Tongestaltung: Elmar Peinelt und Manuel Radinger. Regieassistenz: Daniela Gassner und Kassilda Verderber. Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Redaktion: Kurt Reisnecker. Produktion: Österreichischer Rundfunk 2024. Am Ziel von Thomas Bernhard mit Dörte Lisewski in der Hauptrolle ist im Wiener Akademietheater zu sehen. Die nächste Vorstellung findet am 19. Februar statt. Literatur in Ö1. Morgen in Doholde Kunst liest Josef Lorenz Gedichte von Erich Fried. Die Freiheit kommt erst, wenn sie frei ist von ihren Beschützern, ist der Titel dieser von Gudrun Hambeck gestalteten Sendung.